Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denk, was ich will und was mich erquicket. Und das in der Still und wenn es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand mehr wehren. Wer weiß, was es sei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ja, fesselt man mich im finsteren Kerker, so sind das doch nur vergebliche Werkel. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, die Mädchen vor allem. Und dies tut mir allein am besten gefallen. Ich sitz nicht alleine bei einem Glas Wein. Mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei.